Willkommen zu Amazed by the Universe, einem Podcast zur Astronomie und Astrophysik. Das Thema heute: Gaia. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amazed by the Universe. Lang ist es wieder her, dass die letzte Folge rausgegangen ist. Und ich möchte mich auch gar nicht lange mit Entschuldigungen aufhalten, sondern direkt ins Thema einsteigen. Heute wird es um Gaia gehen. Gaia ist eine Raumsonde, die im Dezember 2013 gestartet ist und von der in den Medien immer wieder berichtet wird. Da heißt es, dass Gaia unsere Milchstraße kartieren soll. Doch was das genau bedeutet und wie Gaia das wirklich anstellt, das erklärt uns Dr. Ulrich Bastian vom Astronomischen Recheninstitut in Heidelberg. Dieses Gespräch habe ich am 24. April dieses Jahres geführt. Viel Spaß dabei. Ich freue mich, heute zum ersten Mal zu Gast zu sein am ARI in Heidelberg, am Astronomischen Recheninstitut, diesmal beim Herrn Ulrich Bastian. Guten Morgen. Guten Morgen. Und wir möchten heute über den ESA-Satelliten Gaia reden. Und bevor wir da ins Thema einsteigen, wäre es ganz gut, wenn Sie sich kurz vorstellen könnten und was so Ihr Forschungsbereich ist, wie Sie dazu gekommen sind, was es mit Gaia zu tun hat und vielleicht ganz groben Überblick darüber geben, was Gaia eigentlich ist. Mein Name ist Ulrich Bastian, das haben Sie schon gesagt. Ich bin seit über 30 Jahren hier am Astronomischen Recheninstitut zugange, habe zuvor oben auf dem Königstuhl in Heidelberg auf der Landessternwarte promoviert. Über was ganz anderes, aber seit ich hier im ARI bin, mache ich Positionsastronomie. Habe zunächst an der Aufarbeitung der erdgebundenen Positionsmessungen aus 150 Jahren Astronomiegeschichte gearbeitet, die eingeflossen sind in Sternkataloge, in zusammenfassende Sternkataloge, wie den sogenannten FK5, der für 20 Jahre das astronomische Koordinatensystem offiziell definierte, danach einen großen Katalog genannt PPM und habe dann auch schon seit 1985 an dem Vorläufer von Gaia, dem ersten Positionsmessungssatelliten der ESA, genannt Hipparcus, gearbeitet. Seit 1992, also seit über 20 Jahren, betreibe ich jetzt die Gaia-Mission, war unter dem ersten halben Dutzend, die Gaia erfunden und vorgeschlagen haben, der ESA. Und seit gut einem Jahr ist Gaia nun tatsächlich im Betrieb und wir sind nun an der Auswertung der Daten und an der Eichung des Instruments. Ja, Sie sagten gerade, dass Sie sich mit Astrometrie beschäftigen und das ist eins der primären Ziele von Gaia, letztlich Sternpositionen zu vermessen. Um nochmal den Bogen zurückzuspannen, also Gaia ist ein ESA-Satellit seit Ende 2013 gestartet. Seit Juli 2014 im wissenschaftlichen Betrieb. Davor war eine Inbetriebnahmephase. Und Gaia steht für Global Astrometry Interferometer for Astrophysics, wobei das Interferometer abhanden gekommen ist. Gaia stand mal für dieses englische komplizierten Namen. Damals wurde Gaia auch noch mit Großbuchstaben geschrieben, Groß G-A-I-A, aber da das optische Konzept sich in der Zwischenzeit geändert hat, ist dieser Name nicht mehr richtig und deswegen schreiben wir Gaia jetzt mit Kleinbuchstaben. Es ist einfach nur noch ein Name, der keine direkte inhaltliche Bedeutung hat. Er ist gewissermaßen sogar ein Paradox, denn Gaia ist ja der griechische Name für die Erde oder für die Erdgöttin auch. Und Gaia hat wissenschaftlich mit der Erde überhaupt nichts zu tun, schaut ganz woanders hin ins Universum und kann technisch mit der Erde überhaupt nichts anfangen. Gaia muss 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt sein, weil alles Nähere würde die Erde die Messungen stören. durch ihr Schwerefeld, durch ihr Magnetfeld, durch ihre Wärmestrahlung. Also Gaia ist ganz, ganz weit weg von der Erde und muss auch ganz weit weg sein von der Erde. Insofern ist das ein sehr witziges Paradoxon, dieser Name. Ja, dass Sie das ja gerade erwähnen. Also der Satellit befindet sich ja am Lagrange-2-Punkt oder in der Nähe des L2. Könnten wir vielleicht ganz kurz darauf eingehen, was die Vorteile sind, wenn man einen Satelliten dort platziert? Weil der Nachteil ist ja, man kommt nicht mehr hin, reparieren kann man nichts mehr. Das heißt, man schickt ja den Boten raus und das war's. Der Hauptvorteil, weshalb man so weit von der Erde weggeht, das habe ich schon gesagt, damit die Erde diese ungeheuer feinen Messungen, die wir machen wollen, nicht stören kann. Warum man nun gerade dorthin geht, das liegt daran, dass man dort mit sehr wenig Aufwand an Treibstoff und Bahnkorrekturen jahrelang immer in der gleichen Entfernung von der Erde sein kann. Diese einigermaßen konstante Entfernung ist notwendig, damit wir die Daten herunterfunken können. Wenn man Gaia irgendwo im Sonnensystem herumlaufen ließe, dann könnte man wegen der großen Entfernung nur sehr langsam funken. Wir wollen mit 5 bis 8 Megabit pro, also Millionen Bit pro Sekunde Daten heruntersenden. Dafür ist das schon ziemlich weit, aber gerade noch erträglich. Aus dem erdnahen Raum wäre das besser, aber wie gesagt, da würde die Erde stören. Trotzdem, schon bei dieser Entfernung braucht Gaia die ganz großen 35 Meter Empfangsantennen der ESA und an Bord 200 Watt Sendeleistung. Das ist ein großer Teil der gesamten zur Verfügung stehenden Energie an Bord. Weshalb man dort mit so wenig Aufwand sozusagen den Satelliten dort halten kann, liegt daran, dass sich dort die Anziehungskraft von Erde und Sonne gerade so addieren, dass der Satellit mit der Erde zusammen einmal im Jahr um die Sonne läuft. Nur ein bisschen weiter von der Sonne weg als die Erde. Allerdings korrigieren muss man ja trotzdem noch. Man muss alle paar Wochen ein kleines bisschen, so Zentimeter pro Sekunde, Geschwindigkeitsänderungen anbringen. Das ist aber ganz wenig Sprit, was man dafür braucht. Und da ist ein Tank an Bord von 30 Zentimeter Größe, der dafür 5 Jahre reicht. Also hat man dazu sagen, einen stationären Zustand. Man hat einen stationären Zustand. Das ist wie wenn Sie auf einer geraden Straße entlangfahren. An und für sich fährt das Auto auch geradeaus, aber eben nicht ganz genau. Und deswegen muss der Fahrer so auch bei einer geraden Straße immer mal ein bisschen am Lenkrad korrigieren, dass das Auto auf dem Fahrstreifen bleibt. Und so ist das hier zu verstehen. Bevor wir dann direkt auf die Ziele der Mission eingehen, würde ich gerne mal kurz noch eine Frage dazu stellen. Es ist ja eine recht große Mission und da arbeiten viele Nationen mit dran, obwohl es ja primär eine ESA-Mission ist, viele Institute, und mich würde einfach generell interessieren, beziehungsweise würde ich das gerne mal vorstellen, wie so eine große Mission vorbereitet wird. Das heißt, wie lange dauerte hier die Konstruktions-Designphase? Was sind so die Kosten? Zu den irdischen Aspekte der Mission sozusagen. Ja, also wir haben eine kleine Gruppe von Hipparcos-Veteranen, also von Leuten, die schon an der Vorgängermission gearbeitet haben, haben 1992 angefangen, sich Gedanken zu machen und 1992 den ersten Vorschlag an ESA eingereicht für eine größere, leistungsfähigere Nachfolgemission. Dann hat ESA daraufhin 1994 Astrometrie, also Positionsmessungen im Mikrobogensekundengenauigkeitsbereich als strategisches Ziel für dieses Jahrzehnt, das jetzige Jahrzehnt, aufgeschrieben. Wir haben dann über mehrere weitere Schritte bis 1990 die ESA so weit gebracht, dass sie eine Mission dieser Art sich vornahm, also beschlossen hat, das machen zu wollen. Da waren dann schon einige Millionen Euro an technischen Vorstudien in der Industrie ausgegeben worden. Und in der Zeit zwischen 2000 und 2005 wurden dann große industrielle Machbarkeitsstudien durchgeführt. Es wurde zwei Konsortien Aufträge gegeben, doch mal zu Industriekonsortien mal zu überlegen, wie das technisch gehen sollte und einen Entwurf zu machen. Dann 2005 wurde dann der Bau ausgeschrieben. In der Zwischenzeit hatte die ESA eine kleine Finanzkrise und wir mussten ein bisschen kleiner werden und mit einer russischen Soyuz-Rakete starten statt der Ariane zum Beispiel. Aber dann war 2005 diese Ausschreibung, zwei Konsortien hatten sich auch beworben, und eins hat dann 2006 den Zuschlag bekommen und Gaia ging in den Bau. Es hat mit einer Handvoll Astronomen, einer Handvoll Leute bei ESA und zunächst auch wenigen Leuten in der Industrie begonnen. Um diese Zeit waren dann schon eine dreistellige Zahl von Leuten bei ESA, bei den Wissenschaftlern und auch bei der Industrie beschäftigt. 2006 bis 2012 war die Hauptbauphase. Da waren dann bis zu 1200 Leute in der Industrie beschäftigt, so 200 maximal in der ESA. Und das wissenschaftliche Datenauswertekonsortium hat die Vorbereitung und jetzt die Auswertung der Daten unter sich. Das besteht jetzt aus etwa 450 Leuten. Insgesamt gibt die ESA ungefähr 700 Euro aus für den Bau des Satelliten, der Instrumente, für den Start und für den Betrieb. Und die Gesamtkosten in den Mitgliedsländern der ESA, die für die Vorbereitung und Durchführung der Datenauswertung zuständig sind, das sind nochmal sowas wie 120 Millionen. Mhm. Also dazu gehört auch zum Beispiel mein Gehalt, ein kleiner Anteil davon. Und ich habe hier im Hause eine Gruppe von 12 Leuten, die 8 davon werden von der Deutschen Raumfahrtagentur DLR bezahlt und 4 vom Land Baden-Württemberg. Also ist das Projekt wohl erst 2013 gestartet, schon etwas älter und baut auf dem erfolgreichen, wie schon erwähnt, auf der erfolgreichen Mission Hipparcos auf. Ja, das ist durchaus normal, dass Raumfahrtprojekte, wissenschaftliche zumal, Jahrzehnte dauern. Und es ist auch durchaus normal, dass viele der Anfangsbeteiligten am Ende in Rente sind. Ich werde zum Beispiel übernächstes Jahr genau zur Halbzeit der wissenschaftlichen Mission von Gaia in Rente gehen. Aber ich werde wahrscheinlich danach noch ein bisschen daran weiterarbeiten und hoffe, meine Kollegen noch unterstützen zu können. Wenn man sich so lange darauf vorbereitet und auf die Ergebnisse wartet, dann kommt man wahrscheinlich auch nicht mehr los davon. Ja, die Ergebnisse, genau. Was sind denn die wichtigsten Ziele von Gaia? Man spricht ja immer von der Kartierung unserer Nachbarschaft, wenn man über Gaia redet. Wir haben auch schon kurz über Positionsbestimmungen gesprochen, also vielleicht so einen groben Kontext oder wo gliedert sich das ein und wieso machen wir das denn überhaupt? Das wissenschaftliche Hauptziel von Gaia ist die dreidimensionale Anordnung der Sterne in einem großen Teil der Milchstraße zu vermessen. Und nicht nur die dreidimensionale räumliche Anordnung, sondern auch die dreidimensionalen Geschwindigkeiten der Sterne zu messen in einem großen Teil der Milchstraße. Die Milchstraße ist das Sternsystem von 100 oder 200 Milliarden Sternen, dem auch unsere Sonne als einer der Sterne angehört, sozusagen unsere weitere kosmische Heimat. Wenn wir verstehen wollen, wie die Milchstraße entstanden ist, wie sie funktioniert, wie sie sich in ihren heutigen Zustand entwickelt hat, dann müssen wir vor allen Dingen die Bewegungen der Sterne dort messen. Und um das zu können, brauchen wir auch die Entfernungen der Sterne. Aus den Bewegungen lassen sich nämlich die zwischen den Sternen wirkenden Kräfte ermitteln. Mhm. Und auch, wenn ich weiß, wo der Stern heute ist und wie er sich bewegt, kann ich zurückrechnen, wo er vorher war und wo er herkommt. Und letztendlich die Entstehungsgeschichte der Milchstraße zu rekonstruieren. Das ist das Hauptziel. Und da ist unsere Milchstraße jetzt nicht als ein einzelnes interessantes Objekt nur zu sehen, sondern auch als Beispiel für den gesamten Inhalt des gesamten Universums, der, was die sichtbare Materie betrifft, im Wesentlichen aus Galaxien wie unserer Milchstraße besteht. Das heißt, wir wollen auch über die Entwicklung des gesamten Kosmos daraus Rückschlüsse ziehen. Gaia soll ja ungefähr 5 Jahre lang im Einsatz, das sind so die Pläne, ne? dass die Mission 5 Jahre lang läuft mindestens. Und in dieser Zeit sollen ja bis zu der Grenzhelligkeit von der, ich glaube, 20. Größenordnung im Optischen ist das, rund 1 Milliarde Sterne untersucht werden. Das sind so die Zahlen. Dieses Ziel, dieses wissenschaftliche Ziel, das ich eben beschrieben habe, soll technisch gesehen dadurch erreicht werden, dass wir die Positionen von ungefähr 1 Milliarde Sternen wieder und immer wieder sehr, sehr genau messen, viel genauer als es vom Erdboden grundsätzlich möglich ist und viel genauer als es technisch bisher überhaupt möglich war. Und wenn Sie die Position immer eines derselben Sterne immer wieder messen, dann können Sie Positionsveränderungen messen. Und in diesen Positionsveränderungen ist erstmal die Bewegung der Sterne in der Milchstraße abgebildet, auch der Bewegung der Sonne dann im Reflex. Andererseits aber auch die Entfernungen der Sterne. Und das ist ein zentrales Problem der ganzen Astronomie seit Jahrhunderten, Entfernungen zu messen. Das macht Gaia so, dass es die Positionen von Sternen über einige Jahre misst. Und da die Erde um die Sonne läuft, sehen wir dieselben Sterne immer ein bisschen von der anderen Stelle der Erdbahn aus und sehen sie deswegen in immer etwas anderen Richtungen am Himmel. Und nach der guten alten Triangulationsmethode der Landvermesser kann man aus solchen Richtungsmessungen, wenn man weiß, wo man zu verschiedenen Punkten aus gemessen hat, die Entfernungen und die Lage der Objekte bestimmen, die man angeschaut hat. Das ist das technische Ziel, also Entfernungsmaße und Bewegungen zu messen. Die Positionen der Sterne selbst sind gar nicht so wichtig. Da kommt nicht drauf an, ob der jetzt ein Licht weiter hier oder weiter da ist in der Milchstraße. Aber wie er sich bewegt und ob er 100 Lichtjahre weiter von uns weg ist oder näher, das ist ganz wichtig. Man muss ja erstmal die Position sozusagen genau vermessen über einen bestimmten Zeitraum, um auf Bewegung auch rückschließen zu können. Ja, warum Gaia da 5 Jahre messen muss, liegt an 2 Dingen. Erstens, weil wir Bewegungen messen wollen, da braucht man einen gewissen Zeitunterschied. Aber zweitens auch, weil es am Himmel ja kein Koordinatensystem gibt, weil es keine, wie beim Landvermesser, der hat seine trigonometrischen Punkte, die vorvermessen sind, und die sind genau genug. Aber am Himmel gibt es nichts, was mit der Genauigkeit bekannt ist in Position oder Bewegung, wie Gaia bestimmen will. Das heißt, Gaia muss aus seinen eigenen Messungen sich selbst eichen und ein Koordinatensystem am Himmel definieren. Und dazu muss man den Himmel kreuz und quer immer wieder vermessen und ganz viele Sterne auch kreuz und quer gegeneinander vermessen, um das Instrument eichen zu können. Und auch die Lage des Instruments im Raum, die dafür wichtig ist, selbst mit vermessen und eichen zu können. Schauen Sie, wir wollen auf 20 Mikrobogensekunden genau messen. Das ist ein 20 Millionstel einer Bogensekunde. Und ein Bogensekunde ist wieder ein 3600stel eines Grades. Das entspricht einer Messgenauigkeit von 4 Zentimetern ungefähr auf dem Mond. Also wenn jemand auf dem Mond stünde, hätte eine starke Taschenlampe in der Hand und würde die von seinem Augen einen Auge zum anderen vom Gesicht hin und her rüber bewegen, das möchten wir dann von der Erde aus feststellen können mit der Messgenauigkeit von Gaia. Und dazu muss man das ganze 3 Meter große Instrument, die ganze Optik, die relative Lage und Form der einzelnen Spiegel der Teleskope und auch der Lichtempfänger auf der Brennebene der Teleskope auf weniger Atomdurchmesser genau ausmessen, in gewissem Sinne. Das geht eigentlich überhaupt nicht und im Labor gar nicht. Und selbst wenn man es im Labor machen würde, durch den Start würde sich das so weit verändern. Das heißt, auf diese fantastische Genauigkeit müssen wir da oben aus der Entfernung von 1,5 Millionen Kilometern aus den Messungen von Gaia selbst eine Selbsteichung machen. Ja, also das ist das große technische Problem, dass wir Astronomen damit haben. Also wahrscheinlich werden sich genau aus dieser differenziellen Astrometrie, aus diesen Referenzen zu anderen Sternen, werden sich wahrscheinlich eben viele Systematiken rausrechnen lassen. Nämlich genau wir können letztlich keine Positionen messen, sondern wir können letztlich nur Winkel zwischen 2 Sternen messen. Immer. Das macht die Positionsastronomie immer. Und wenn man ganz viele solcher Winkel über den Himmel kreuz und quer in ein Netz verspannt, dann kann man da eine ganze Himmelskugel und ein ganzes Koordinatensystem draus aufbauen. Das ist ein ungeheuer aufwendiger und komplizierter mathematischer Prozess, an dem eine ganze Anzahl von Großrechnern in Europa lange herumkauen wird. Und wir fangen jetzt gerade damit an. Ja, und München soll das eben in der Vermessung von rund 1 Milliarde Sterne. Und wie Sie sagten, wenn man das dann hochrechnet, ist es, wenn es hochkommt, ungefähr 1% der Sterne der Milchstraße. So klar sind die Zahlen eben noch nicht, weil es sehr paradox ist, dass man gerade die Milchstraße noch gar nicht so gut kennt. Das ist ungefähr 1% der Milchstraßensterne. Es kann auch ein halbes sein oder 2/3. Volkszählung in der Milchstraße ist auch eins der wichtigen Zwecke, die Gaia verfolgt, so mehr oder weniger nebenbei. Aber das ist auch wichtig, um die Milchstraße zu verstehen, denn diese Volkszählung gibt an, wie viel Masse an Sternen und Gas und Staub dann auch vorhanden ist. Und das gibt zusammen mit den Bewegungen dann die entscheidenden Hinweise auf die sogenannte mysteriöse dunkle Materie und vor allen Dingen deren Verteilung auch, deren räumlichen Verteilung in der Milchstraße. Die hohe Zahl der Sterne, die wir messen, ist aus drei Gründen wichtig. Erstens, weil es eine repräsentative Stichprobe aller Mitglieder der Milchstraße sein soll. Das ist wie bei der Volkszählung, da werden 5000 Leute befragt und dann hochgerechnet auf die Meinung aller. Zweitens, weil wir diese große Zahl von Sternen brauchen, um dieses beschriebene Netz über den Himmel zu werfen, aus der Gaia sich dann selbst kalibrieren kann. Und drittens aber auch, um möglichst alle Typen von Sternen zu erfassen, die in der Milchstraße vorkommen. Da gibt es auch sehr seltene darunter. Und wenn man blind sucht, dann muss man eben viele anschauen, um die auch zu finden. Das führt mich auf den zweiten Hauptwissenschaftlichen Zweck von Gaia. Wenn Sie die Entfernungen einzelner Sterne kennen, dann können Sie aus der Gesamtmenge von Licht, das Sie hier empfangen auf der Erde, die wahre Energieausschüttung des Sterns berechnen. Und das ist zum Beispiel notwendig, um seine innere Arbeitsweise zu verstehen. Also auch auf der Seite der Physik der Sterne, der Entwicklung, Entstehung und Funktionsweise von Sternen, wird Gaia auf diesem Umweg über die Absolutvermessung von der Lichtmenge und daraus dann ein bisschen mit Physik weitergedacht, auch der absoluten Größe der Sterne, also des Durchmessers, daraus wiederum dann um Balken herum ihrer gesamten Masse. Daraus wird Gaia auch auf diesem Feld sehr, sehr viel neue Erkenntnis gewinnen. Da Sie das jetzt schon direkt ansprechen, würde ich ja auch gerne darauf eingehen, und zwar eben auf diese drei hauptsächlichen Instrumente an Bord von Gaia. Also es sind ja im Prinzip sind das zwei Teleskope, die in eine unterschiedliche Richtung schauen. Ich glaube, die Field of Views sind 106,5 Grad voneinander genau. Am Himmel entfernt und beide ungefähr doppelt so groß, wie uns der Vollmond am Himmel erscheint. Ja, und die beiden beobachteten Felder werden sozusagen in die Brennebene geleitet und bilden dort in der Brennebene auf einem recht großen CCD-Array praktisch das Bild ab. Und dort liegen sozusagen die Detektoren, die Chips für die drei einzelnen Messungen, würde ich sagen. Also zumal diese astrometrische Messung, dann, wie Sie sagten, fotospektroskopische Messung. Ja. An Bord von Gaia sind zwei Teleskope, die aber die zwei am Himmel weit voneinander getrennte kleine Gesichtsfelder abbilden, die ungefähr jeweils doppelt so groß sind, wie uns der Mond am Himmel von der Erde aus gesehen erscheint. Diese zwei Teleskope leiten ihr Licht alle auf dieselben Lichtempfänger, also auf dieselbe Bildebene. Die zwei Teleskope sind notwendig für den astrometrischen Messzweck, damit man große Winkel am Himmel messen kann. Und auf dieser Bildebene sind jetzt über 100 4,5 mal 6 cm große CCD-Lichtempfänger, also ein bisschen größer als was man so in der normalen Digitalkamera hat, die zusammen 1 Milliarde Pixel haben und die letztendlich drei Messinstrumente darstellen. Das eine ist das eigentlich Positionsmessinstrument, das ist der Hauptteil dieser CCDs, und der Hauptteil der Fläche ist auch der Kern der Gaia-Mission. Da fällt nebenbei auch noch eine sehr präzise Helligkeitsmessung ab. Das zweite Instrument ist das sogenannte Photometer. Da wird nochmal die Helligkeit in zwei anderen Wellenlängenbereichen präzise gemessen. Daraus kann man die Farben der Sterne bestimmen. Aus den Farben wiederum ihre Oberflächentemperatur. Und das ist ja auch schon ein grobes Spektrum, was da, glaube ich, gemessen wird. Ja, im Prinzip ist es auch schon so eine Energieverteilung. Da wird in mehreren benachbarten Wellenlängenbereichen die Helligkeit gemessen und daraus kriegt man Farben und daraus kriegt man schon gewisse Eingaben über die physikalische Natur der Sterne, wie zum Beispiel die Temperatur, auch bei einigen die chemische Zusammensetzung schon ungefähr. Und das dritte ist ein Spektrometer. Da wird das Licht der Sterne sehr fein in seine verschiedenen Wellenlängen zerlegt. Deswegen kann dieses Instrument nur die 10% hellsten Sterne messen, die Gaia erfasst. Und aus diesen Messungen kann man dann noch die Bewegung in Blickrichtung, die Geschwindigkeit in Blickrichtung bestimmen, die Rotationsgeschwindigkeit der Sterne, genauere Angaben über die chemische Zusammensetzung der Sterne gewinnen und so weiter. Also das sind ergänzende Messungen zur Astrometrie. Mhm. Genau, also das dritte, das ist im Prinzip eine Radialgeschwindigkeitsmessung über so eine Dopplerverschiebung. Genau, Dopplerverschiebung misst die Radialgeschwindigkeit und auch die Rotationsgeschwindigkeit der Sterne und die Spektrallinien, die man dann sieht, messen die chemische Zusammensetzung und die schwere Beschleunigung an der Oberfläche und ähnliche physikalische Größen der Einzelsterne. Und das soll dann das insgesamt das große Bild liefern. Ich habe mir jetzt hier noch etwas notiert, weil mir das ist mir auch schon so ein bisschen bei der Recherche aufgefallen und ist mir auch nicht ganz klar geworden. Und zwar haben Sie diese große Winkelmessung angesprochen, für die zwei Teleskope gebraucht werden. Und da ist mir noch nicht so ganz der Zusammenhang klar, weil ich ja sowieso im Prinzip ein großes Feld habe, das über das Detektorfeld in der Ebene läuft. Das heißt, ich habe da ja sowieso schon viele Referenzpunkte im Kleinen. Und diese große Winkelmessung, das ist mir noch nicht ganz klar geworden. Ein Grundgedanke. Man kann es nicht wirklich erklären, ohne viele Formeln aufzustellen. Und aber ich versuche es mal anschaulich oder in Worten ein paar der Grundgedanken zu erklären. Ein Grundgedanke dieser Selbsteichung von Gaia besteht darin, dass der Himmel einen Umfang von 360 Grad hat. Der Himmel ist eine Kugel, von uns aus gesehen, und der hat einen Umfang von 360 Grad, exakt. Keine Mikrobogensekunde mehr und keine Mikrobogensekunde weniger. Und diese große Winkel zwischen den beiden Gesichtsfeldern dient dazu, dass man diese 360 Grad mit einigen wenigen Messungen schon abdecken kann, mit einigen wenigen Winkelmessungen zwischen dem einen und dem anderen Gesichtsfeld. Und dann kann man mit einigen wenigen Messungen schon sehen, wir glauben, Gaia hat diesen Winkel zwischen den beiden Gesichtsfeldern, aber er ist ein paar Mikrobogensekunden mehr. Weil wenn ich einmal rumgemessen habe und wieder beim selben Stern ankomme, dann muss dieses einmal rummessen genau 360 Grad gehen, nicht mehr und nicht weniger. So, das ist einer der Grundgedanken, wie man Gaia eicht. Und wenn man das aus lauter kleinen Winkelmessungen innerhalb nur eines Teleskopgesichtsfeldes zusammensetzen wollte, das wären 500 solche Messungen, um einmal rumzukommen, wenn man nur ein Gesichtsfeld hätte, dann würden sich eben 500 kleine Messfehlerchen aufaddieren und am Ende wüsste man nicht mehr so ganz genau, wie wenn man nur mit einer kleinen Zahl von Messungen zusammenkommt. Das ist nur ein Gleichnis, ja, das ist nicht wirklich, wie das funktioniert. Das heißt, man baut sich ein grobes, großes Netz auf und platziert dann die kleinen Karten sozusagen rein, wie mosaikweise. Ja, in Wirklichkeit baut man sich ein sehr, sehr zahlreiches Netz aus sehr vielen solchen Großwinkelmessungen auf und schraubt die alle geschickt zusammen. Wie gesagt, das war ein Gleichnis. Und dieses grobe Feld oder der ganze Himmel, der durchgemustert werden soll letztlich, das heißt, über 5 Jahre fliegt der Satellit da am L2 herum, rotiert innerhalb von 6 Stunden, glaube ich, um die eigene Achse, führt dann eben noch eine Präzessionsbewegung durch und das führt dazu, dass der komplette Himmel abgetastet wird. Und ich habe gelesen, jedes Objekt soll rund 70 Mal beobachtet werden. Jedes Objekt wird im Durchschnitt 70 bis 80 Mal beobachtet. Und bei jeder dieser Einzelbeobachtungen werden zwischen 9 und 13 Einzelmessungen gemacht, sodass wir also insgesamt pro Stern am Ende so gegen 1000 Einzelmessungen haben werden. Pro Stern, pro von dieser Milliarde. Das heißt, wir werden ungefähr 1000 Milliarden Einzelmessungen alle miteinander verheiraten wollen, um Gaia komplett zu eichen und den Himmel komplett auszumessen und die Milchstraße letztendlich komplett auszumessen. Ja, Sie haben ja davon gesprochen, dass wir somit mit Hilfe dieser Messung auf den Zustand, auf den heutigen Zustand und auf die Entwicklung der Milchstraße schließen möchten letztlich. Vielleicht mal ganz grob, was sind denn wirklich diese konkreten offenen Fragen, was die Milchstraße anbelangt? Also wir kennen ungefähr das Alter der Milchstraße, die müsste so ein bisschen mehr als 12 Milliarden Jahre alt sein. Wir kennen so grob die Form, sie hat eine Scheibe, sie hat diesen Bulge in der Nähe des Zentrums. Sie haben auch noch von dunkler Materie gesprochen, aber so ganz konkret, was sind denn die Fragen? Der Witz ist, bei der Milchstraße sitzen wir mittendrin, also im Gegensatz zu allen anderen Milchstraßensystemen, die es im Universum gibt. Das heißt, wir sehen die Milchstraße in viel, viel größerem Detail als alle anderen. Andererseits, da wir mittendrin sitzen, haben wir nicht den Überblick. So streiten sich die Astronomen zum Beispiel bis zum heutigen Tag darum, ob unsere Milchstraße in ihrer rotierenden Sternenscheibe 2, 3 oder 4 Hauptspiralarme hat. Bei den anderen Galaxien, die man von außen sieht, ist das einfach durch Anschauen festzustellen. Hier ist das zum großen Teil dadurch verhindert, dass wir die Entfernungen der einzelnen Objekte zueinander nicht sehen und deswegen die dreidimensionale Struktur nicht vor uns haben. Was auch noch auf dem Faktor 2 unklar ist, zum Beispiel, ist die Gesamtmasse der Milchstraße. Wiederum liegt es daran, dass wir die dreidimensionale Struktur nicht hinreichend genau sehen von innen heraus. Man steckt mitten im Wald und sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht sozusagen. Dann kann man bei anderen Galaxien zum Beispiel Bögen sehen, leuchtende, schwach leuchtende Bögen, die außen um die eigentliche Galaxie herum sind. Das sind zerrissene Kleingalaxien, die das Pech hatten, mit der großen Galaxie zusammenzukommen und von deren Schwerefeld zerflettert wurden sozusagen. Solche gibt es auch hier in der Milchstraße, aber die würden wir auch gerne dreidimensional untersuchen können, weil wir dann wiederum aus deren Bewegung und deren räumlicher Anordnung das Schwerefeld der Milchstraße ausmessen können. Das geht wiederum nur, wenn man nicht nur die Lage der Sterne dieser Objekte am Himmel sieht, sondern dreidimensional auch die Tiefenbewegung sieht. Und wenn man aus den Bewegungen der Einzelsterne, die dazu gehört, auch detailliert unterscheiden kann, welcher Stern gehört dazu und welcher nicht. Das sind so die Ziele, die Gaia jetzt in Einzelheiten hier verfolgt. Was wir auch bis heute noch nicht wissen, ist, wie eigentlich Spiralarme entstehen und funktionieren. Also weshalb sich genau, man hat so ein paar Ideen und Theorien, aber weshalb sich genau und wie genau sich die Sterne und das Gas in diesen Spiralarmen anordnet. Und da bekommt man eventuell Hinweise drauf, wenn man zum Beispiel das Alter der Sterne kennt, wie sie sich im Raum bewegen, daraus kann man berechnen oder herleiten, wo sie entstanden sind. Das heißt, wie die einzelnen Bereiche entstanden sind und wann. Das führt dann wahrscheinlich auch so ein bisschen zu der Frage, eben wie die Milchstraße als Ganzes entstanden ist. Ja, und wie sie sich entwickelt hat. Auch ein Punkt in dieser Hinsicht ist, wenn wir die Farben der Sterne und ihre wahre Helligkeit, sprich ihre Entfernung, hinreichend gut kennen, dann können wir für Einzelsterne das Alter bestimmen. Das gibt's auch jetzt schon, aber nur für eine sehr kleine Anzahl von Sternen. Mit Gaia wird es jetzt für riesige Anzahl, Dutzende von Millionen von Sternen möglich sein. Und dann können wir aus dem Gesamtensemble der Sternpopulation der Milchstraße uns einzelne Altersgruppen sozusagen rauspicken. Und wenn wir das einmal haben, dann können wir sehr viel detaillierter und sehr viel direkter vor allen Dingen die zeitliche Entwicklung der Sternentstehung in der Milchstraße, der Orte der Sternentstehung, der Rate der Sternentstehung und der Bewegung der Sterne seit ihrer Entstehung verfolgen. Und daraus wiederum dann über die Gesamtfunktionalität der Milchstraße Rückschlüsse ziehen und wirklich mal hoffentlich Entscheidendes lernen. Ja, das hört sich spektakulär an. Mir graust es so ein bisschen davor, wenn ich bedenke, was die Datenreduktion angeht, wenn man so viele Daten über 5 Jahre lang sammelt. Aber das ist ja ein großes Team. Und letztlich führt es ja erstmal zu einem großen Katalog, der entstehen soll. Aber ich meine, einzelne Fragestellungen werden ja dann wiederum einzeln betrachtet. Und dann wird wahrscheinlich über die Jahre hinweg aus vielen Bereichen werden dann die wissenschaftlichen Ergebnisse nur so heraussprießen. Ja, das eigentliche Ergebnis von Gaia wird ein Katalog, sogenannter Katalog, also eine große Liste von Sternen sein, für die eine ganze Anzahl von Eigenschaften, Entfernung, Position, Bewegung, Helligkeit, teilweise Masse und chemische Zusammensetzung, Farben, Oberflächentemperatur, sehr genau gemessen sind. Dieser Katalog, diese große Liste werden wir Gaia-Astronomen allen Astronomen der Welt zur Verfügung stellen, einfach in die Hand geben und dann wird die eigentliche Forschung mit Gaia beginnen. Also in diesem Sinne ist Gaia und der Gaia-Katalog nicht eigentlich direkt ein Forschungsergebnis, sondern ist mehr ein Werkzeug zur Forschung, wie andere Astronomen Spektrographen oder Teleskope oder Kameras bauen als Forschungs, Instrument und es den anderen Astronomen zur Verfügung stellen. So tun wir das auch. Die Vorgängermission, die nur 100.000 Sterne gemessen hat, also ein Zehntausendstel der Sterne von Gaia, und das mit nur einem Fünfzigstel der Genauigkeit, aus dem Katalog, den wir 1997 damals den Astronomen der Welt gegeben haben, wurden 3000 wissenschaftliche Publikationen gemacht. Mit Erkenntnissen über das Universum, über die Sterne, über die Milchstraße, über unsere Umgebung, über das Sonnensystem auch. Und ungefähr jeder vierte Astronom der Welt hat mit den Daten des Vorgängermissionen schon gearbeitet, der viel kleineren Vorgängermission gearbeitet. Und da können Sie sich vorstellen, welchen Einfluss die Gaia-Daten auf die Forschung und auf die Astronomie in den nächsten 2 bis 3 Jahrzehnten dann haben wird. Also es ist einfach ein Riesenfundus an Beobachtungsdaten letztlich. Und die auf andere Weise nicht erreichbar und erzielbar sind und die auch in den nächsten Jahrzehnten nicht ersetzbar sein werden. Also es wird ein Werkzeug sein, mit dem die Astronomen Jahrzehnte arbeiten werden. Kann man abschätzen, wann dieser Katalog, wenn die primäre Datenreduktion durch ist, wann dieser so grob fertig sein wird? Oder wird es werden die Daten kontinuierlich rausgegeben? Oder? Das kann man nicht nur abschätzen, sondern das kann man ziemlich präzise sagen. Denn einerseits haben wir selbst feste Pläne und wollen fertig werden. Andererseits haben wir auch von außen, von der ESA und auch von unseren nationalen Finanzierungsagenturen Rahmenbedingungen gesetzt bekommen. Wenn Gaia nicht vorher kaputt geht, dann wird die 5-jährige geplante Mission Mitte 2019 zu Ende sein. Es ist ins Auge gefasst, dass man 1 Jahr verlängert. Das wird technisch auch möglich sein, wenn nichts was dazwischen kommt. Dann wäre das Mitte 2020 und der endgültige Sternkatalog soll 3 Jahre nach Ende der Mission, nach Feineichung und Abgleichung und Aufräumen unter den ganzen Daten fertig sein. Das wäre also 2023 ungefähr. Aber die Astronomen der Welt sind ungeduldig und die Finanzierungsorganisationen wollen auch sehen, dass das funktioniert. Wir werden also vorher schon vorläufige, eingeschränkte Ergebnisse publizieren und der erste Katalog mit 1 Milliarde Sternen knapp soll schon Mitte nächsten Jahres herauskommen. Der wird allerdings nur Positionen enthalten. Das wissenschaftlich Interessanteste sind die Eigenbewegungen und die Parallaxen, also die Entfernungen. Das kommt erst später. Aber auch dieser reine Positionskatalog wird schon viele Anwendungen in der Astronomie haben. Ja, es ist spannend zu sehen, was für einen langen Weg die Astrometrie letztlich zurücklegen musste, um zu diesem Punkt zu gelangen. Ich meine, es ist ja eigentlich ein sehr alter Zweig in der Astronomie. Ist dann so ein bisschen in Vergessenheit geraten, würde ich sagen. Und kommt jetzt, erlebt sozusagen so eine Renaissance als Basis für die Astronomie. Also die Astrometrie, das heißt die Positionsmessung, das ist der älteste Zweig der Astronomie überhaupt und war für 2 Jahrtausende im Wesentlichen ihr einziger Zweig von 500 vor Christus bis 1500 nach Christus. Es war ein langer Weg bis zu wirklich wirksamen, wissenschaftlich wirksamen Entfernungs- und Bewegungsmessungen am Himmel bei Sternen. Die richtige Idee, wie man die Entfernungen der Sterne messen könnte, hatte in den um 1570 herum der alte Fuchs Tycho Brahe schon. Er sagt, ja, wenn wir mit der Erde um die Sonne laufen, dann sehen wir ja die Sterne aus verschiedenen Richtungen im Laufe eines Jahres. Dann sollten die eigentlich alle am Himmel so ein kleines bisschen hin und her wackeln. Und er hat mit seinen damaligen Methoden, der konnte auf eine Bogenminute genau messen, das ist also ein 1/30 des scheinbaren Durchmessers des Mondes am Himmel, hat er versucht, diese Wackelbewegung zu messen. Und als er sie nicht gefunden hat, mit seiner für damalige Zeit revolutionären Messgenauigkeit, hat er gesagt, dann muss das kopernikanische Weltbild falsch sein. Denn dann wäre ja das Universum unvernünftig groß. Das ist ein wissenschaftlich völlig korrektes Argument mit, wie wir heute wissen, völlig falschem Ergebnis. Das Universum ist noch viel unvernünftiger groß, als Tycho damals ins Auge gefasst hat. Und von Tycho 1570 rum hat es 250 Jahre gedauert. 250 Jahre technischer und methodischer Entwicklung in der Positionsmessung, bis 1838 Friedrich Wilhelm Bessel es erstmals geschafft hat, diese Wackelbewegung tatsächlich zu messen. Auf dem Weg dahin, in diesen 250 Jahren, sind mit der Verfeinerung der Positionsmessung eine ganze Menge interessanter anderer Dinge entdeckt worden. Wie die Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit, wie viele Beweise für den tatsächlichen Umlauf der Erde um die Sonne, Planeten sind entdeckt worden und auch die Rotation der Milchstraße war zu der Zeit schon grob entdeckt und die Form der Milchstraße. Aber das war die erste. Und dann hat es nochmal 150 Jahre gedauert, bis Hipparchos eine richtig für die Astronomen angemessene Zahl von Sternentfernungen direkt messen konnte. Und nach weiteren 25 Jahren hoffen wir mit Gaia einen nächsten sehr, sehr großen Schritt zu tun. Oder was heißt hoffen? Inzwischen sind wir ziemlich sicher, dass wir das tun können. Gaia arbeitet wunderbar, arbeitet fast so gut wie es soll. Nicht ganz, aber fast. Und wenn Gaia, jetzt haben wir ja schon fast ein Jahr Daten im Kasten sozusagen, wenn Gaia noch ein weiteres Jahr gut arbeitet, dann können wir schon die Bewegungen und Parallaxen, Entfernungen der Sterne mit etwa halben Genauigkeit messen, die wir letztendlich erreichen wollen. Ja. Und das ist schon dann wäre schon ein sehr entscheidender Schritt gewonnen. Und das ist auch der Punkt, an dem wir dann zum ersten Mal einen vorläufigen Katalog herausgeben werden. Ja, Sie sagten gerade, dass die Erwartungen auch berechtigt sehr hoch sind, haben aber auch gerade schon ein paar technische Probleme anklingen lassen. Und ich kann mich auch erinnern, letztes Jahr gab es dann, glaube ich, die ersten Berichte über Schwierigkeiten, die zusammenhängen mit Wassereinschluss im System und mit der Lichtempfindlichkeit, die kontinuierlich abnimmt. Ich glaube, Streulicht war auch ein Problem, von dem zu hören war. Und ist das gelöst oder wird das gelöst werden? Wir haben mehrere technisch gesehen bedeutende Probleme an Bord. Trotzdem, es bleibt dabei, was ich sagte, Gaia funktioniert sehr gut und es funktioniert alles an Bord. Nur einiges nicht ganz so gut, wie es sollte. Wir haben im Wesentlichen drei Probleme. Das eine ist, dass es im Teleskop zu hell ist, viel zu hell, also im Vergleich zur Anforderung. Aber für die astrometrischen Messungen ist das nur eine mäßige Einschränkung. Für die mittelhellen Sterne kostet uns das nur wenige Prozent an Messgenauigkeit. Am ganz schwachen Ende, wo zwar die meisten Sterne sind, aber die Messungen sowieso auch am ungenauesten, da kostet es uns etwa 30% an Messgenauigkeit. Aber die ganz genauen Messungen von den hellsten 10% der Sterne werden kaum beeinträchtigt. Das zweite, noch ärgerlichere Problem ist, dass ich mehrfach schon Eis auf den Spiegeln der Teleskope niedergeschlagen hat. Das kann man zwar wegbringen, indem man die Teleskopspiegel vorübergehend erwärmt auf mindestens minus 60 Grad, dann verdunstet dieses Eis. Aber das ist eine große Unterbrechung der Messungen jeweils und das beschädigt die thermische Stabilität, die Gaia haben muss. Die Geometrie muss sehr stabil sein und jede Temperaturänderung beschädigt das. Aber das wird sozusagen nur Löcher in die Mission reißen. Wir müssen ein bisschen länger messen, dann können wir das wieder ausgleichen sozusagen. Was schwer betroffen ist vom Streulicht, das ist unser Spektrograph. Mhm. Der kann nicht ganz so schwache Sterne messen, wie er sollte. Der wird also einen Teil der Messobjekte verlieren und der wird auch in der Messgenauigkeit bei einer gegebenen Helligkeit deutlichere Einbußen haben. Das dritte Problem ist, dass die Geometrie auch nicht ganz so stabil ist, wie sie sein soll, sondern das Teleskop atmet in Anführungszeichen. Also es verzieht sich im 6-Stunden-Rhythmus um einige Dutzend Atomdurchmesser. Das würde normalerweise keinen Astronomen und keinen Techniker interessieren, aber Gaia ist halt was Besonderes. Das ist ein sehr starker, sehr störender Effekt, aber den, das sehen wir jetzt schon klar ab, werden wir sehr weitgehend eichen und kalibrieren und damit aus den Messungen herausrechnen können. Lediglich bei den allerhellsten Sternen wird es da wahrscheinlich ein paar Einschränkungen an der Messgenauigkeit geben. Also. Aber um jetzt diese Probleme nicht bei Ihren Zuhörern in den falschen Hals zu kriegen, Gaia funktioniert wunderbar. Gaia wird seine Missionsziele im Wesentlichen erreichen, wenn es nicht übermorgen kaputt geht. und die Einschränkungen durch diese technischen Probleme werden relativ mild sein. Ja, nee, mir war das vor allem wichtig, diese eben anzusprechen, um sie nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Das sollte vielleicht auch mal geklärt werden, weil es ist, man hört so allerlei und bevor dieses Bild entsteht, dass man viel Geld in den Weltraum schießt und dann plötzlich irgendwas kaputt geht, sollte man vielleicht auch mal drüber. Andererseits zum Beispiel ist Gaia dabei, diese Volkszählung in der Milchstraße und die Durchmusterung auszudehnen über das festgelegte Grenzhelligkeit hinaus auf Sterne, die nur halb so hell sind wie die bisher geplanten schwächsten Sterne. Das heißt, wir werden auch ungefähr die Hälfte mehr an Sternen beobachten. 1,5 Milliarden werden es voraussichtlich werden, nicht nur 1 Milliarde. Also es gibt auch erfreuliche Überraschungen. Aspekte an dem, was Gaia tatsächlich ist im Vergleich zu dem, was geplant und spezifiziert war. Ja gut, das ist bei so langen Forschungsplanungen ja eigentlich auch die Regel, dass man hat konkrete Ziele und das verschiebt sich dann im Laufe der Zeit einmal in die eine Richtung, dann wieder ein bisschen in die andere. Dann muss man dann Hipparchos, der Vorgänger, der hat auch seine Probleme gehabt, er ist auf einer falschen Bahn gelandet, was ihn sehr, sehr schwierig gemacht hat für die Wissenschaftler. Aber er war so gut gebaut, dass er trotzdem 2 bis 3 Mal so genau gemessen hat, als vorher geplant und verlangt war. Ja, die Erwartungen sind hoch, aber auch nicht nur in Bezug auf die Milchstraße. Ich meine, wenn wir Objekte bis zu dieser Grenzhelligkeit von 20 Magnituden beobachten, dann sehen wir ja nicht nur Sterne, sondern allerhand anderes. Das heißt, da gibt es ja dann noch Forschungsgebiete, die man ja fast alle gar nicht aufzählen kann, angefangen von unserem Sonnensystem, von Kleinkörpern, die wir im Sonnensystem nicht kennen, bis hin zu Exoplaneten, die auch astrometrisch gefunden werden können. Und da erwartet man ja wahrscheinlich auch Hunderte, Tausende vielleicht sogar. Neben der Hauptaufgabe von Gaia, nämlich extrem genaue Messungen zu machen, ist Gaia auch eine große Entdeckungsmaschine. Dadurch, dass sie den Himmel sozusagen blind abtastet, alles registriert, was ihr vor die Linse kommt und heller ist als 1/1000000stel der Helligkeit der schwächsten Sterne, die mit dem bloßen Auge gesehen werden können. Dadurch, dass sie das alles einfach beobachtet, wird sie vieles entdecken, was noch niemand zur Kenntnis genommen hat. Vieles entdecken, was am Himmel sich einfach so während dieser 5 Jahre auftut. Also Gaia wird tausende von sogenannten Supernovae entdecken, sehr energiereichen und heftigen Sternexplosionen bis zu vielen 100 Millionen Lichtjahren Entfernung. Gaia wird im Sonnensystem wahrscheinlich 500.000 neuer Kleinplaneten entdecken. Gaia wird einem auch 100.000 oder so Sternruinen entdecken, sogenannte weiße Zwerge. Das sind erloschene, zusammengeschrumpelte Sterne, deren Alter man an ihren Eigenschaften auch direkt ablesen kann und daraus wieder auf die Geschichte der Milchstraße schließen kann. Da schließt sich wieder der Kreis, von denen bisher nur wenige bekannt sind, weil sie sehr unauffällig zwischen den Sternen sind. Gaia wird zum Beispiel auch die Massen von vielen kleinen Planeten durch diese hochgenaue Positionsmessung bestimmen können. Die ziehen sich gegenseitig an, ein bisschen, und beeinflussen dadurch ihre Bahnen. Wenn man die Bahnen genau genug gemessen hat, kann man die Masse des Kleinplaneten ausrechnen und daraus dann zusammen mit seiner Größe und seiner Oberflächenfarbe auf seine innere Struktur schließen. Also Gaia wird in fast jeden Winkel der Astronomie neues Licht hineinbringen und viele noch dunkle Ecken der Astronomie neu ausleuchten. Und zukünftig viele Astronomen und Doktoranden für lange Zeit beschäftigen wahrscheinlich. Und wie ich schon sagte, Jahrzehnte hinaus, also Gaia wird auf Jahrzehnte hinaus die Astronomen beschäftigen, so wie der Vorgänger Hipparchos es jetzt seit 25 Jahren auch tut. Ja. Noch jetzt erscheint fast jede Woche eine Publikation, die Hipparchos-Daten auswertet. Wenn jemand sich wirklich für Astronomie interessiert, der Gaia-Katalog ist öffentlich zugänglich für jedermann. Und wer zum Beispiel Lust hat, in den Gaia-Daten nach Sternhaufen zu suchen, nur zu. Es werden Amateurastronomen sich auch damit beschäftigen. Mit den Helligkeitsmessungen, um veränderliche Sterne zu entdecken, mit den Positionsmessungen, um Doppelsterne zu entdecken und so weiter. Ja, das wird also ein riesen Sandkasten sein werden, in dem man vielleicht spielen kann. Deswegen aber zum Abschluss dann vielleicht noch eine persönlichere Frage. Freuen Sie sich dann sozusagen wirklich auf die Vielfalt an Ergebnissen oder sind Sie persönlich an ganz konkreten Fragestellungen oder Ergebnissen gespannt, auf die Sie jetzt schon seit 5 Jahren, 10 Jahren warten und was, wo Sie hoffen, dass Gaia da diesen Durchbruch bringt? Also am meisten freue ich mich in der Tat auf die Vielfalt der Ergebnisse, die dabei herauskommen wird. Ich freue mich tatsächlich darauf, sozusagen auf meine alten Tage zuzuschauen und mitzulesen, was die Astronomen der Welt aus diesem schönen Datensatz machen werden, den wir ihnen zur Verfügung stellen. Aber ein paar speziell spannende Dinge habe ich auch. Also die Struktur der Scheibe, der Milchstraße, wie viel Spiralarme sie nun wirklich hat, ist zum Beispiel eine solche Dinge. Wie Spiralarme funktionieren, ist so eine Frage, die mich auch brennend interessiert. Wie viele kleine Galaxien die Milchstraße schon zerrissen hat im Laufe ihrer Geschichte, das hat wichtige Auswirkungen auf die Gesamtstruktur des Universums, witzigerweise. Ach, das könnte man jetzt stundenlang aufzählen. Ja, ich denke auch. Also ich denke, wir sind im Prinzip über Gaia und die wichtigsten Ziele und wie Gaia funktioniert, da sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen. Und ich denke, wenn wir nichts Besonderes vergessen haben, was Sie vielleicht noch erwähnen möchten, dann können wir, denke ich, das auch hier beenden. Und dann würde ich mich nochmal gerne bedanken für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Bitte sehr. So, das war nun das Gespräch, das ich mit Ulrich Bastian zur Gaia-Mission führen durfte. Ich fand es wie immer sehr interessant und ich hoffe, dass rübergekommen ist, wieso die Ergebnisse der Gaia-Mission mit Spannung erwartet werden. Der Datensatz, den uns die Mission liefern wird, ist eben sehr groß und vor allem sehr vielschichtig, sodass er in vielen Bereichen der astronomischen Forschung eine Rolle spielen wird. Ich hoffe, dass auch ein wenig rübergekommen ist, mit welchen technischen Mitteln die Sonde ihre Daten sammelt. Wie immer werde ich einige weitere Informationen zur Mission auf der Seite verlinken, sodass ihr da selbst nochmal reinschauen könnt. Was vielleicht noch nennenswert ist, ist, dass bereits jetzt ein kleiner Bruchteil, ungefähr 1/1000 der späteren Gesamtdaten von Gaia veröffentlicht wurde. Das heißt, die gesammelten Messdaten zu rund 1 Million Sterne wurden jetzt veröffentlicht. Und obwohl das nur der erste kleine Bruchteil der Daten ist, zeigt er doch schon, wie genau die Sonde arbeitet. Ansonsten, Herr Bastian engagiert sich generell sehr in der Öffentlichkeitsarbeit, was die astronomische Forschung angeht. Seit Jahren betreut er die Leserbriefseiten der Astronomiezeitschrift Sterne und Weltraum. Das heißt, wenn ihr mal Fragen habt, die ihr beantwortet haben möchtet, dann stellt sie, schickt sie dahin und vielleicht werden sie dann im Heft beantwortet. Unter anderem für diese Arbeit erhielt Ulrich Bastian letztes Jahr 2014 von der Astronomischen Gesellschaft den Bruno-Hans-Bürgel-Preis, der in nicht regelmäßigen Abständen für besondere populäre Darstellungen der Astronomie verliehen wird. Das zeigt, dass Herr Bastian sehr an der Öffentlichkeitsarbeit interessiert ist und umso mehr freut es mich, dass ich ihn für dieses Gespräch gewinnen konnte. So, das soll es jetzt aber auch gewesen sein mit Gaia und nun geht's weiter im Programm. Die Nachrichten. Neue Begleiter der Milchstraße. Bei einer Himmelsdurchmusterung im Rahmen des Dark Energy Survey Projekts an einem 4-Meter-Teleskop auf dem Berg Cerro Tololo in Chile gelang es Astronomen kürzlich, 8 weitere vergleichsweise massenarme Sternsysteme in der direkten Nachbarschaft der Milchstraße aufzuspüren. Diese Zwerggalaxien weisen geringe Leuchtkräfte und kleine Durchmesser zwischen 55 und 590 Lichtjahren auf und befinden sich in Entfernung zwischen 80.000 und 700.000 Lichtjahren. Die kleinste unter ihnen besitzt nur rund 500 Sterne. Das ist mit einem offenen Sternhaufen im Milchstraßensystem vergleichbar. Bereits Anfang des Jahres verkündeten dieselben Forscher die Entdeckung von 9 anderen ultraschwachen Zwerggalaxien im Umfeld unserer Galaxis. Spektroskopische Beobachtungen zeigten, dass sie neben den sichtbaren Sternen große Mengen dunkler Materie enthalten müssen. Die insgesamt 17 neu entdeckten Zwerggalaxien befinden sich in der Nähe der Magellanischen Wolken, den größeren Satelliten der Milchstraße. Sie könnten somit wiederum kleine Begleiter von Begleitern sein. Spektakulärer Abschied eines arbeitstüchtigen Boten. Am 30. April um 21.26 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit stürzte die Raumsonde Messenger auf den Planeten Merkur, den sie zuvor 4 Jahre lang umrundete und erforschte. Ihre letzte Ruhestätte befindet sich in einem Becken mit der Bezeichnung Shakespeare in der Nähe des Planeten Nordpols. Rund 3000 Mal umkreiste die Sonde Merkur auf einer elliptischen Bahn, welche immer wieder korrigiert werden musste. Der dafür benötigte Treibstoff war nun aufgebraucht, was das Ende der Mission einläutete und Messenger mit einer Geschwindigkeit von rund 14.000 km pro Stunde auf dem Planetenboden zerschellen ließ. In den vergangenen Jahren kartierte die Raumsonde den Merkur aufs Genaueste und sammelte zudem eine Menge an wissenschaftlichen Daten, die zu neuen Erkenntnissen über den sonnennächsten Planeten im Sonnensystem beitrugen. Dazu zählen unter anderem die ungewöhnliche Lage des planetarischen Magnetfelds, Wassereis in schattigen Kratern an den Polen, zahlreiche detaillierte Hinweise auf vulkanische Aktivität in der Vergangenheit und vieles mehr. Messenger wird somit als eine außerordentlich erfolgreiche Mission im Gedächtnis bleiben. Zahlreiche dunkle Galaxien im Komahaufen. Dass ein beachtlicher Anteil der Masse an Galaxien in Form von dunkler Materie vorliegt, ist lange bekannt. Doch gibt es auch Galaxien, die beinahe ausschließlich aus dieser noch immer unbekannten Substanz bestehen. Mehr als 800 solcher dunkler Galaxien entdeckte ein Forscherteam in der Nähe des Zentrums des rund 400 Millionen Lichtjahre entfernten Koma-Galaxienhaufens. Ihre Verteilung am Himmel spricht dafür, dass sie tatsächlich dem Koma-Haufen angehören. Mehr als 300 von ihnen weisen Größen auf, die mit der Milchstraße vergleichbar sind. Den Anteil der dunklen Materie an ihrer Gesamtmasse schließen die Astronomen aus der Schwerkraftwirkung in den Regionen, in denen die Galaxien beobachtet wurden. Wäre die dunkle Materie nicht vorhanden, müssten die Systeme aufgrund von gravitativen Wechselwirkungen mit der Umgebung auseinandergerissen werden. Somit ergibt sich für diese Objekte, dass die gewöhnliche baryonische Materie, die für uns sichtbar ist, weniger als 1% ihrer Gesamtmassen ausmachen muss. Damit liegen sie weit unterhalb des kosmischen Mittels. Es ist davon auszugehen, dass sich die Entstehungsgeschichte dieser Galaxien nicht erheblich von anderen Galaxien unterscheidet, jedoch verloren sie im Verlauf ihrer Entwicklung sehr viel Gas, welches zur Sternentstehung benötigt wird. Tunnel ins Innere von Tschuri. Eine Analyse von Aufnahmen mit der OSIRIS-Kamera der Raumsonde Rosetta bestätigt, dass sich unter der Oberfläche des Kometen 67b große Hohlräume befinden. Das berichteten Anfang Juli in der Fachzeitschrift Nature Forscher unter der Leitung des Göttinger Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung, die sich für ihre Untersuchung Bilder anschauten, welche während der zweiten Jahreshälfte 2014 entstanden sind. Die schachtartigen Vertiefungen unterschiedlicher Größe, aus denen Staub und Gas ins All entweicht, sind gewöhnlichen Kratern völlig unähnlich. Ihre Durchmesser betragen zwischen 10 und einigen 100 Metern und die größeren unter ihnen reichen bis zu 200 Meter unter die Oberfläche des Kometenkerns. Die Forscher gehen davon aus, dass die Aktivität der Schächte alleine nicht dafür ausreicht, um solche Strukturen zu erzeugen. Die zunächst gefrorenen Gase, die unter der Sonneneinstrahlung verdampfen, seien nicht in der Lage, dafür genug Staub mitzureißen. Wahrscheinlicher ist es, dass die Schächte durch das Einsacken von Hohlräumen unter der Oberfläche entstanden sind. Solche wachsen an, bis sie instabil werden und die Schicht über ihnen nicht mehr halten können. Es ist jedoch noch unklar, wie die Hohlräume selbst entstehen. Sie könnten Artefakte aus der Entstehungsgeschichte des Kometen sein oder durch austretende Gase in den Wärmephasen erzeugt werden. Ähnliche Strukturen kennen Wissenschaftler auch von anderen Kometen. Sie scheinen ein typisches Merkmal der kleinen Himmelskörper zu sein. Ein neuer Planetenjäger feiert seinen ersten Erfolg. In einer Entfernung von rund 100 Lichtjahren befindet sich der erste Exoplanet, der mit dem Gemini Planet Imager entdeckt wurde. Das neuartige Instrument, das seit 2014 an einem 8-Meter-Teleskop in Chile in Betrieb ist, konnte den Gasriesen direkt abbilden. Das gelingt durch Masken, die das Licht des Zentralsterns abblenden, welcher seinen Planeten im nahen Infrarot in einem Verhältnis von rund 3 Millionen überstrahlt. Adaptive Optiken, die die Luftunruhe der irdischen Atmosphäre ausgleichen, erlauben zudem hohe Auflösungen bei den Beobachtungen. Modellrechnungen zufolge weist der Exoplanet im Umlauf um seinen Stern 51 Eridani im Sternbild Eridanus in der Nähe von Orion eine Masse von rund 2 Jupitern auf und ist damit der massenärmste Exoplanet, der sich bisher direkt beobachten ließ. Er umkreist sein Zentralgestirn in einer Entfernung von rund 13 astronomischen Einheiten, was etwas mehr als die mittlere Entfernung des Saturn zur Sonne entspricht. 51 Eridani b konnte auch spektroskopisch untersucht werden. Seine Oberflächentemperatur liegt zwischen 330 und 480 Grad Celsius und in seinem Spektrum ließen sich ausgeprägte Absorptionsmuster erkennen, die auf das Vorhandensein von Methan sowie Wasserdampf schließen lassen. Seine im Vergleich zu anderen extrasolaren Gasriesen tiefen Temperaturen und sein niedriges Alter von rund 20 Millionen Jahren erlauben Rückschlüsse auf seine Entstehungsgeschichte und sprechen dafür, dass er dabei dem Jupiter sehr ähnlich sein könnte. Vieles deutet darauf hin, dass er aus einem festen Planetenembryo entstand, welcher nach Überschreiten einer gewissen Masse genug Gas aus seiner Umgebung aufsammeln konnte. Dieses Entstehungsszenario wird auch für die Riesen im Sonnensystem favorisiert. Das waren die Nachrichten. Jetzt kommen wir zu unserer Rubrik Astronomie nachgefragt. In dieser Folge stellen wir die Frage, was sind planetarische Nebel? Eine Scheibe aus Staub und Gas, in der Materie verklumpt und junge Planeten entstehen. Und im Zentrum ein junger Stern. Diese Bilder haben wohl viele vor Augen, wenn sie zum ersten Mal von planetarischen Nebeln hören. Doch Vorsicht! Also an dieser Vorstellung ist so ziemlich alles falsch. Denn diese astronomischen Objekte haben nichts mit jungen Sternen und erst recht nichts mit Planeten zu tun. Historisch ist die Bezeichnung entstanden, weil zur Zeit der ersten Entdeckung in den 1780er Jahren durch Friedrich Wilhelm Herschel die Objekte im Teleskop dem Planeten Uranus ähnelten. So hat sich wohl der Begriff in die Astronomie geschlichen und wird auch heute noch verwendet. Doch was sind denn diese planetarischen Nebel dann? Sie stellen eine Form von Emissionsnebeln dar und bestehen aus interstellarem Staub und Gas, das durch einen heißen Stern zum Leuchten angeregt wird. Das Gas wird dabei ionisiert und das Licht, das beobachtet wird, ist das, welches frei wird, wenn die freien Elektronen im Anschluss wieder mit den Atomkernen rekombinieren. Das Material, aus dem die Nebel bestehen, ist das Relikt der aktiven Phase von roten Riesen. Diese wiederum bilden die Spätphasen in der Lebensgeschichte von durchschnittlichen Sternen wie in etwa der Sonne, bei denen der Wasserstoff im Kern verbraucht worden ist. Dadurch komprimiert der Stern, also er zieht sich zusammen, da der stabilisierende Strahlungsdruck geringer wird und das hat eine Aufheizung zur Folge. Das führt schließlich dazu, dass im Kern bei ausreichend hohen Temperaturen die Heliumfusion einsetzt. Das Wasserstoffbrennen wiederum, das verlagert sich nun in eine Schale um den Kern herum, was zur Folge hat, dass sich der Stern aufbläht. Diese Phase ist insgesamt recht instabil, was an einer starken Temperaturabhängigkeit der Heliumfusion liegt. Das führt zu starken Pulsationen, bei denen ein beträchtlicher Teil der Sternhülle in den Raum abgestoßen wird. Diese Gashülle dehnt sich aus und umschließt den zunehmend heißeren Kern. Der sterbende Stern erreicht irgendwann so hohe Temperaturen, dass er Wärmestrahlung im Ultravioletten abgibt, die energiereich genug sind, um eben das Gas zum Leuchten anzuregen. Im Zentrum des planetarischen Nebels befindet sich dann typischerweise ein weißer Zwerg, ein sich langsam abkühlender Endzustand des Sterns. da sich das Gas mit einigen zig Kilometern pro Sekunde nach außen bewegt und der Sternwind abflaut, besitzen die planetarischen Nebel eine Lebenszeit von nur rund 10.000 Jahren, bis sie wieder unsichtbar werden. So, damit wären wir wieder am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Einige werden sich wundern oder es vielleicht auch schade finden, dass wir so selten senden. Aber im Augenblick ist das zeitlich alles ein bisschen schwierig. Job und kleines Kind fordern einfach sehr viel Zeit im Augenblick. Und darum fällt es mir schwer, da regelmäßig und häufiger vor allem eine neue Folge rauszubringen. Aber ich hoffe, dass ihr noch dabei seid und dran geblieben seid. Es wird auch weiterhin ABU-Folgen geben. Beim nächsten Mal zum Beispiel wird es um die Interferometrie in der Astronomie gehen. Auch ein sehr spannendes Thema. Also ich hoffe, dass euch der Podcast so weit gefällt, dass ihr dran bleibt. Und auch wenn die Folgen nicht regelmäßig erscheinen, überrascht euch euer Podcatcher vielleicht ab und zu mit einer neuen Folge von uns. Gut, also ich bedanke mich nochmal bei euch, den Zuhörern und bei unserem Interviewpartner Dr. Ulrich Bastian für das lehrreiche und interessante Gespräch. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht, wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr Kritik üben wollt, dann tut das doch auf unserer Internetseite oder bei Facebook oder bei Twitter. Ihr wisst ja, wo ihr uns erreichen könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.